Inmitten all der vielen Menschen bleib ich unerkannt. Ich habe mich in Stille und in Einsamkeit gehüllt. Ich suche meine Schattenwege abseits dieser Welt. Niemand, niemand da, der mich beim Namen nennt, der mein Geheimnis kennt. Kein unbedachtes Wort, kein Blick begeht Verrat. Aus mir fließt keine Träne, die die Wahrheit offenbart. Ich halte mich versteckt und abgewandt vom Licht. Verberg ich meinen Körper, meine Stimme, mein Gesicht. Niemand, niemand da, der mich beim Namen nennt, der mein Geheimnis kennt. Ich bin allein, allein auf meinem Weg durchs Niemand. Ich irre durch die Stadt und suche meinen Sinn. Ich hab vergessen, wer ich war, und ich weiß nicht, wer ich bin. Mein Leid ist ungeteilt und keinem anvertraut. Mich umgibt die Einsamkeit wie eine zweite Haut. Niemand, niemand sieht den Kummer und den Schmerz. Heimatloses, unbewohntes Herz. Ich finde keinen Trost. Ich bin allein, allein auf meinem Weg durchs Niemandsland. Für alle Zeit habe ich mich selbst von dieser Welt verbannt, gekleidet in ein einsames Gewand, einsames Gewand.